Liebling, Liebling, Liebling, Liebling, gib mir meine Zigaretten zurück. Gib mir meine Tasse Kakao zurück, denn irgendwo muss die Asche ja rein. Dank meiner Wut entstehen die besten Launen und Ausreißer und zuckersüße Gedankenexperimente. Verschütte heißen Kaffee in deinem Gesicht und beobachte mit Staunen die Blasen. Ich nehme ein Bad in Wut und Zucker, befreie meine Fußsohlen in einem sanften Peeling von Dreck und Bitterkeit. Rosenmandeln und Oliven, ich mache dir einen Tee aus verschiedenen Giftstoffen. Lecke mir die Lügen aus den wütenden Gebieten, die Liebe meines Lebens. Ich gebe dir eine Tour durch meine imaginäre Süßigkeitenfabrik und tausche Glut und Asche gegen Lakritze und zerdrücktes Karamell. Stecke himmlische Biskuit in dein bestes Flanell. Mute mir einen süßeren Lebensabend zu als allen meinen Geschwistern. Dank Diabetes, ist das nicht profan? Honig und Kakao und wütend, wütend, wütend.